Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Heute mit einem großen Monolog, gehalten in einem Keller. Wir schreiben das Jahr 1961 und hier sitzt einer und erzählt sein Leben in einer Art und Weise, die manchen vielleicht als gemütlich erscheinen mag, tatsächlich aber alles andere als das ist. Ein dicker Mann mit teigigem Gesicht, Doppelkinn, wässrigen Augenhut und Hitler-Schnauzbart, der Herr Karl. Er ist Mitarbeiter in einem Feinkostgeschäft und hat sich offensichtlich für eine längere Arbeitspause in den Keller zurückgezogen und beginnt seinem Gegenüber, einem jungen Menschen, sein Leben und die Welt zu erklären. Die Erscheinung dieser Figur sorgte im Nachkriegsösterreich für heftige Kontroversen. Der Herr Karl war nämlich eine Verdichtung unterschiedlicher Wesenszüge, die für einen bestimmten Typus des Österreichers charakteristisch waren. Dass dieser Monolog solche Auswirkungen zeigen konnte, ist auch dem Medium, das ihn transportierte, zu verdanken. Denn der Herr Karl erschien im modernsten Massenmedium seiner Zeit, im Fernsehen. Und es handelte sich nicht um einen Bühnenmonolog, der vom Fernsehen aufgezeichnet worden wäre, sondern um einen Monolog Helmut Qualtingers, der vom Film-, Fernseh- und Hörspielregisseur Erich Neuberg fürs Fernsehen in Szene gesetzt wurde. Wichtiger noch als die Erscheinungsform, die Helmut Qualtinger dieser Kunstfigur gab, war ihr Wesen, das Qualtinger vor allem über die Sprache zum Ausdruck brachte. Und das ermöglichte dem Herrn Karl auch rein akustisch zum Klassiker zu werden. Der von Helmut Qualtinger und Karl Merz 1961 geschriebene Text thematisiert in entspannt vorgetragener und dabei höchst konzentrierter Form tabuisierte Aspekte der österreichischen Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist, so gesehen, ein zeithistorisches Lehrstück. Wir brauchen Sie gar nichts erzählen. Ich kenne das. Die Art von Geschäften kenne ich schon da, weil Sie sind ein junger Mensch, da war ich schon, weil ich war auch einmal ein junger Mensch, aber damals, das war eine andere Zeit. Da war ein junger Mensch noch ein junger Mensch, wenn er da die Kisten... Was? Jo, ich weiß eh, Wermut rechts, die Dings da, was? Wie heißt das Mineralwasser? Jo, ich weiß, das tue eh dasselbe, Wasser ist Wasser, ne? Bitte ja? Ja, Frau Chefin? Ich verstehe. Die alte Kevitz schon wieder, Chefin. Das war vor 40 Jahren auch keine Chefin gewesen. Chef ist halt auch nicht mehr dasselbe. Naja, ne? Wenn man damals so gegangen ist mit den Kartons, mit den Flaschen, ne, zustellen, da hat es nur zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder der Hausherr war zu Haus, anständiges Trinkgeld, ne, oder er war nicht zu Haus. Na, was glauben Sie? Die Hausfrau, alleinig, aber war ein junger Mensch damals, fesch, nicht? Das Äußere. Nicht? Nach einer Viertelstunde hat man ein Trinkgeld gekriegt. Ich meine, ein Trinkgeld hat man auf jeden Fall gekriegt. Nicht? Ich war damals in einem Geschäft, das war ein Begriff. Feinkostwaverer. Für ihn natürlich nicht. Der hat sich dann in der Krise hat er sich erschossen, der alte Herr Feinkostwaverer. Und ein Erbe hat dann das Geschäft, der hat es weitergeführt als Reformwaverer, aber das war schon nichts mehr. Aber Feinkostwaverer, da hat man gewusst, wenn man beim Feinkostwaverer was bestellt, dann kommt der Herr Karl. War immer schon der Herr Karl. Sie sind ein junger Bursch. Ich war in Ihrem Alter schon der Herr Karl, weil damals hat man auf Formen etwas gehalten, die Kunden, das waren Herren. Herren und Formen. Das müssen Sie ihnen immer vor Augen halten, auch wenn Sie mit da anlernen sollen, ne? Ja, es war eine schreckliche Zeit. Inflation, ne? Millionen sind geschwommen, das heißt, gehabt hat man nichts. Aber Formen. Rauchen verboten, das habe ich gern. Wie soll der Unterhaltung zustande kommen? Was? Also, er riecht das oben. Also, naja, na, wann geht's zum Mittagessen? Wollen Sie vielleicht?

Sie hörten das Alban-Berg-Quartett mit den steirischen Tänzen von Josef Lanner in einer Bearbeitung für Streichquartett. Unsere Hinweise. Morgen in Du holde Kunst hören Sie Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. Gedichte der Sammlung Die schöne Müllerin von Wilhelm Müller, gelesen von Josef Lorenz. Und am Montag beginnt in den Radiogeschichten unsere neue Reihe mit dem Titel Literatur to go, mit Texten, die von jungen Schauspielern und Schauspielerinnen gelesen werden und die auch musikalisch interpretiert werden. Den Beginn macht der junge Schauspieler Simon Löcker mit Kafkas Brief an den Vater, begleitet vom Jazz-Trompeter Lorenz Wiedauer. Montag, 11.05 Uhr.